Willkommen am Dienstagabend zu Be Right, der Wrestling Talk mit Alex und mir, dem Ben. Ja. Ein schönes Hallo. Herzlich willkommen bei unserem Wrestling Talk. Wir haben wieder ganz viel aus der Vergangenheit für euch und vielleicht auch ein bisschen was Aktuelles. Also bleibt dran, wird sicherlich interessant. Ha, aus der Vergangenheit, so ein bisschen unser Selbstbewältigungspodcast. Ja, genau. Und mit Selbsthilfegruppe. Ja, das ist doch eigentlich das Ding. Wir haben mit unseren Zuhörern gemeinsam eine Selbsthilfegruppe. Die stoßen uns immer wieder auf Themen. Ich sag dir was, ne? Weil du jetzt, wir ziehen das ein bisschen ins Lächerliche, ne? Aber es ist tatsächlich so, dass ich ganz viele Nachrichten von Fans bekomme, die sagen, hey, auch zu. Vielen Dank, Alex, für die Zeit, die schöne Zeit, die du uns gegeben hast, wie wir schwere Zeiten hatten. Also ich habe manchmal Schicksale, die mir Sachen erzählen, ja, von Scheidung oder gewalttätigen Beziehungen oder Depressionen oder was weiß ich. Die haben gesagt, ey, Wrestling hat mir da durchgeholfen und vor allem auch, in dem Fall halt ich, ne? Bei anderen war es halt vielleicht ein anderer Wrestler, aber und das berührt mich dann schon, ja, wenn man sowas hört. Ja, das glaube ich. Hallo, du bist da für jemanden halt wirklich der Held halt eigentlich, der ja der jede Woche da war und einen irgendwie unterhalten hat. Auf andere Ideen gebracht hat. Genau. Aus der ja. Kacke irgendwo ein bisschen zeitweise rausgeholt hat, ja. Ja, absolut. Ja. Das war auch so ein Ding, da hat Hector, hat vor längerer Zeit, das ist schon Jahre her, hat er irgendwann mal ein Bild gepostet, wo einfach eine Karikatur, trauriges Menschlein, aber dann halt fröhlich beim Wrestling und so weiter. Und ich habe halt direkt geschrieben, ey, Mann, alles okay mit dir? Und der so, ja, hör, warum? Ja, wegen dem Bild. Nee, das ist einfach für ihn auch so gewesen. Wrestling ist halt sein Zufluchtsort gewesen und so weiter. Genau. Und das ist einfach, das ist immer da und hilft ihm, wenn er es braucht. Und das ist schon cool, muss ich sagen. Ja, ja, also, von mir auch sowas, ja. Also dahingehend, ja. Übrigens haben wir noch Werbung zu machen. Also zum einen Wrestling_AlexWright auf Instagram und wrestlinginfos.de auf Instagram. Folgt uns, dann kriegt ihr nämlich auch mit, wenn wir wieder einen Livestream machen. Ja, wenn wir es rechtzeitig bewerben. Ne? Wenn wir es rechtzeitig bewerben. Aber das letzte Mal war ja ganz gut. Eben, genau, das war ja ganz gut, aber es ist ja auch noch echt deutlich Verbesserungspotenzial, besonders auf der technischen Seite. Ja, also, muss ich jetzt da, also Professionalität ist was anderes, würde ich mal sagen, aber wir wollen ja Spaß haben. Ne? Es geht ja, in den Vordergrund steht das Wrestling und ja. Ja, absolut. Ich habe noch eine Geschichte vom Karat und zwar kam da Tommy Giesen, der Ringsprecher, auf mich zu. Und hat den Podcast gelobt. Der hört nämlich den Podcast. Also Grüße echt? Auch an Tommy. Er ist echt unglaublich netter Kerl. Und vielen Dank, Tommy. Und auch ein riesen Wrestling- und WCW-Fan. Und das ist echt, ja, beeindruckend. Der hat auch damals einen Wrestling-Fanclub gegründet, damals zu WCW-Zeiten. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Wrestling Crazy oder Crazy Wrestling? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, ich kann mich da erinnern, ja. Ich glaube, ich kann mich erinnern. Du bist nämlich Ehrenmitglied gewesen. Genau, genau. Ich habe dann wieder irgendwo was. Wo habe ich denn das hängen? Echt jetzt? Muss ich mal rauskramen, ja. Aber ja, ich das dabei. Cool. Oder ob das in irgendwo in der Box sitzt oder verloren gegangen ist, weil Umzug von Amerika. Ne? Ich habe das ja damals bekommen. Aber ich kann mich da erinnern, ja. Ach, ja, cool. Sache. Ne? Ja, toll. Tommy war ja, glaube ich, auch bei der NEW, beim ersten Event, glaube ich, der Ringsprecher für uns. Ja, das ist schon Wahnsinn. Er ist sehr, sehr guter Ringsprecher und sehr professionell. Vielen Dank. Und wahnsinnig, wahnsinnig charismatisch im Ring. Also wenn der da ansagt und so weiter. Also wirklich, ja. Sehr viele Grüße an dich, Tommy. Ja. Wir sind auch mal über das Thema Hardcore-Matches gestolpert. Ja. Und du meintest, du warst da auch so ein paar. Du mochtest sie nie? Ich habe sie immer gehasst zuzuschauen. Also bin ich ganz ehrlich. Ich weiß, es gibt super viele blutrünstige Fans, die da liebend gerne, also kenne ich aus eigener NEW-Erfahrung, wo sich bei den Extreme-Events immer die Schlangen ums Gebäude rumgezogen haben, wo ich mir immer gedacht habe, oh, ihr blutrünstigen Leute, warum wollt ihr das so sehen? Weil ich denke mir da immer, wenn die Leute im Ring stehen, Ich mag die doch, die da im Ring stehen, besonders bei der NEW halt einfach. Ich mag die. Warum? Ich will doch nicht, dass die sich wehtun. Also los, das tut doch weh. Ja, also, ja. Was ist die Faszination hinter so einem Hardcore-Match? Also, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich meine, bei der WCW waren natürlich die Hardcore-Matches, würde ich mal sagen, abgespeckte Varianten, als jetzt, wenn man in die Indie-Szene schaut, ja. Und mit Deathmatches oder so ist es ja gar nicht vergleichbar. Ja, aber die hätte ich auch nicht gemacht. Ne? Aber ja, ich habe Hardcore-Matches nicht gut gefunden, einfach aus dem Grund, weil du als Sportler ein erhöhtes Verletzungsrisiko hast. Und ich halt dann immer weiter gedacht habe, habe mir gedacht, okay, wenn sie da jetzt verletzt, dann fällst du aus, dann verlierst du deinen Spot on the Show, verlierst vielleicht deinen Vertrag, und du kannst da trainieren, etc., etc., etc. Ja, und dann fühlst du dich scheiße, etc. Ja, also das hat ja, zieht ja alles nach sich. Und ich habe ja, ja, würde mal sagen, sportlich kann ich ja doch einiges zeigen. Also von daher, warum soll ich mich dann auf Hardcore-Matches fokussieren? Ja, ich habe zum Beispiel gegen Public Enemy bei Road Wild hatte ich mal einen Street Fight. Mein Public Enemy, die waren ein bekanntes Tag-Team aus ECW, ne? Und ja, also ich meine, Roadball war eh immer besonders, weil es Open Air war und die ganzen Bikers drumherum mit ihren Motorrädern gestanden sind. Ultra heiß. Ich kann mich an den Tag noch erinnern. Ich war hinter dem Vorhang gestanden, also im Entrance. Und da war es so heiß, dass ich habe so geschwitzt, als wenn ich unter der Dusche stehen würde. Du hast fast nicht einmal Luft bekommen, weil die Luft so heiß war. Und dann musstest du auch noch rausgehen, dich körperlich bewegen, mitten in der Hitze. Dann das Emblem, was auf der Ringmatte aufgedruckt war, war ultra heiß. Das war wie eine Herdplatte. Und die ganzen Gegenstände, die du anfassen wolltest, weil wir hatten da zum Beispiel Toilettendeckel und so Edelstahl, Waschbeckenarmaturen und was weiß ich. Ey, die haben sie so aufgehitzt da draußen das war immer lustig. Und dann tatsächlich bei der einen habe ich mir sogar meine ganze Hand aufgeschnitten, wie ich diese Armatur da angefasst habe. Oder wie nennt man das? Ist das eine Armatur? Nee, keine Armatur. Waschbecken, halt die Banne da oder was, wie man das nennt. Ja. Okay. Ja. Okay, also das klingt nicht nach einer coolen Erfahrung, muss ich sagen. Und da ja gut, es war jetzt eine Riesenverletzung, aber es hat mich trotzdem genervt. Ja. Also, weiß nicht. Ich habe halt eher sportliche Matches bevorzugt. Ich meine, es war auch sportlich, aber das ist halt eine ganz andere Art von Kampf. Ja. Ja, da hast du halt eine ganz andere Ringpsychologie, Matchaufbau, etc., etc. Ne? Und ja, ich habe großen Respekt vor Leuten, die das machen. Ja, bei Einspecken muss man auf jeden Fall da auch noch einmal gut können. Aber es ist jetzt nicht meine beliebteste Variante. Mal so zu sagen. Ne? Ja, kann ich verstehen. Also das ist ja. Hat für mich tendenziell ehrlich gesagt auch weniger mit Wrestling zu tun, als das standardmäßige Wrestling einfach. Deswegen kann ich es nicht so nachvollziehen. Naja, so ein Chain Wrestling, also Chain-Match oder ja, da kannst du richtig coole Sachen machen. ESC-Match, also, das geht noch, oder nur ein Tables-Match oder nur ein, das kann man noch irgendwo, aber so auch Street-Fight, je nachdem, was halt für Objekte da mit drin sind, kann man halt, ja. Ja, aber mittlerweile würde man halt immer würde ich es jetzt auch nicht wollen. Ja. Nee, danke. Ja, aber auch so Reißnägel und sowas, ey, sorry, aber das, wie gesagt, also ich, gerade so TLC finde ich ja cool noch. Da kann man ja was draus ja, machen. Ja, ich habe das auch. Ich habe auch ein Match gegen Rey Mysterio gemacht und yeah. Also ein Tag ist was, Six-Man-Tag, glaube ich, war das damals. Oder war das, was war denn das? War Sean O'Hara, Mike Jindrak, die First Animals und die Boogie Knights, glaube ich, waren das. Ja, haben wir ein Ladder-Match gehabt. Das war okay, weil man kann ja die Objekte so und so einsetzen, ne? Du kannst total risikofreudig einsetzen oder ist sogar gefährlich oder du kannst es so einsetzen, dass ja, es tut halt weh, aber danach ist auch wieder alles gut. Ja, das kommt dann auch vom Gegner an, oder? Also das ist ja dann, weil bedingt, ja. ein Sabu hat es anders eingesetzt wahrscheinlich als ein Rey Mysterio. Genau. Würde ich jetzt mal so Gegner drauf an und es kommt auch drauf an, wie der Gegner zu dem allen steht. Also Sabu, ihm war ja sein Körper mehr oder weniger egal. Ja. Na, also auch vom Gegner? Also das kann ich nicht, das glaube, weiß ich nicht. Ich kannte ihn ja nicht so gut, ja. Ich habe nur die kurze Zeit, die er halt bei der WCW war. Zu mir war er sehr, sehr freundlich. Also ich konnte echt gut mit ihm zurechtkommen. Der Grund, warum ich eigentlich gegen ihn angetreten bin, weil jeder andere von den WCW-Wrestlern sich geweigert hat, gegen ihn anzutreten. Und ich, ich bin echt gut mit ihm zurechtgekommen. Und mir kam es jetzt nicht vor, als wenn ihm der Gegner egal wäre. Also zumindest, ich glaube nicht, dass ich ihm egal war. Ob es bei anderen anders war, weiß ich natürlich nicht. Ne? Ja. Ja, ich hab nämlich letztes Jahr habe ich erst ein Deathmatch? Irgendein Hardcore Extreme Match, irgend sowas war das. Habe ich das gesehen. Oder vorletztes Jahr, irgendwann in dem Dreh habe ich das gesehen. Und da gab es einen Wrestler, der hieß Iceman. Und der war lange Zeit nicht aktiv oder ist aktiv in England und so. Aber das ist halt der totale, dem ist sein Körper halt auch egal. Und jedes Mal, wenn er irgendwas zerbrochen hat, hat er sich halt hingehalten. Aber hat nie dafür gesorgt, dass sein Gegner groß was machen muss, sondern er hat halt geblutet und er hat halt, also. Okay. Okay. Das, aber das war ein Deathmatch, wie du gesagt hast. Ne? Ich vermute auch, dass das ein Deathmatch war. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber manche Leute stehen ja auch auf Schmerzen, solche Art von Schmerzen. Ne? Also, keine Ahnung. Ne? Ja. Also Mick Foley hat ja auch früher total crazy Bobs genommen und was weiß ich alles. Ne? Also irgendwo muss man da schon einen Hang dazu haben. Also, wenn du da keinen Hang dazu hast und sowas aber trotzdem machst, dann hast du, glaube ich, also würde ich jetzt mal tippen, auch ein bisschen andere Probleme wahrscheinlich. Also, ja. Weiß nicht, ja. Vielleicht sehen die das auch als Selbsthilfegruppe an. Ja. Das war ein Three-Way-Match. Fans bring the weapons, war das. Also, ja, genau. Das ist aber immer gefährlich, sowas. Fans bring the weapons. Ja, ja, das ist. Weil die bringen ja absurde Sachen, die Leute. Ja, da war eine Pinata mit Reißzwecken gefüllt und sowas dann halt. Und aber das ist ja nicht so schlimm. Nein, aber boah, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, was die alles hatten. Immer ist das, wenn die anfangen mit Stacheldraht anstatt Seile. Ja, hatten sie auch. Eine Matte, nur Bretter. Ja. Und, ich glaub, die hatten und Spritzen und das ganze Zeug. Ein Tisch mit Stacheldraht umwickelt oder sowas und so. Ja. Nee, also. Ich meine, großer Respekt für die Leute, dass die erstens sich sowas trauen und das auch aushalten, aber mit dem traditionellen klassischen Wrestling hat es für mich nichts zu tun. Ja. Aber es ist halt eine Variante eine Subvariante, würde ich sagen. Ja, und es hat ja seine Zuschauer und dadurch auch irgendwo eine Daseinsberechtigung. Also dementsprechend. Ja, bloß alle anstrebenden Wrestler da draußen und auch Jugendliche und Kiddies, die unseren Podcast verfolgen. Ja. Ich rate definitiv davon ab und mache das definitiv nicht daheim, weil da kann man sich echt, echt sehr schlimm verletzen. Oder schlimmstenfalls kann der Hops gehen. Also lasst die Finger davon. Oder ihr holt euch eine Sepsis, ja, weil irgendwas dreckig war und ja, also Sepsis, Blutvergiftung, ne? Ja, geht da kein Risiko ein. Also wäre schon wirklich wichtig. Damit haben wir unseren Bildungsauftrag auch erfüllt, den wir nie hatten, aber trotzdem gemacht haben jetzt. Hattest du eigentlich im Ring mal, also jetzt abgesehen von dem Blind, über das Blind haben wir uns ja schon unterhalten, mal so einen Unfall, wo du dir dachtest, oh fuck, warum? Jetzt oder so, also wo wirklich was einfach schief ging. Lass mich nur denken. Ja, ich hatte mal eine TV-Taping, da habe ich mir meinen Brustwirbel ausgerenkt. Ja, aber dermaßen schlimm, dass ich nicht mehr fähig war, tatsächlich zu atmen richtig. Und ich hatte aber 3 Matches. Und das ist im letzten Match in der letzten Minute passiert, stimmt's? das wäre schön gewesen. Nein, es ist im ersten Match, in der ersten Minute sozusagen passiert. Hab mich zwei Matches durchgequält und im dritten Match war es tatsächlich so schlimm. Ja, ich habe gedacht, ich gehe da hops. Ja, hab dann auch noch danach einen Anschiss kassiert vom Office. Ja, warum mich da beworben? Dann haben die gesagt, ja, ich habe euch doch gesagt, ich habe irgendwas an meinem Rücken kaputt gemacht. Ja, aber Business, die, also zumindest damals, da haben die halt so drauf gehört, wenn du gesagt hast, ey, du hast eine Verletzung. Aber ja. Wurde der, du hast doch zwischen den Matches trotzdem eine Pause gehabt, oder? Ja, ja, habe ich wurdest versucht. Wurdest du dann nicht behandelt? Ja, okay. Nee, ich habe versucht, da hat sowas nicht gegeben. Ja, ich weiß, aber hätte es sein können, dass deine Kollegen haben oder... Ja, so. Schon. Und ich habe halt solche Übungen versucht, die mein Vater mir auch gezeigt hat. Ne? Mhm. Ist ja auch so ist die Physiotherapeut. Ja. Ausbildung und ja, aber manchmal geht es einfach nicht. Wenn der Muskel zu gespannt ist oder so, dann kriegst du den Wirbel nicht rein und drückt auf irgendwelche Nerven und dann bist du schon, geht nicht. Ja. Und was hast du denn im letzten Match gemacht? Ja, ich habe es zu Ende gebracht mit Schmerzen. Ja, aber es war halt dann immer. Also so, echt? Ja, ich habe noch nie ein Match abgebrochen. Auch nicht wie ich. Ich habe mir zum Beispiel meinen Oberschenkel Quadrizeps vorne gerissen gehabt. Da habe ich 2 Wochen mit dem Triple H in Deutschland-Tour gerungen. Da haben sie mal vor dem Dampf haben sie mal so dicke Spritzen Blut und Wasser rausgezogen und nach dem Kampf auch wieder. Habe halt so Krisenbandage gehabt und habe jeden Abend gekämpft. Boah, ey. Ja, aber es war mir auch sehr, sehr wichtig, weil ey, wir waren nicht so oft in Deutschland. Und ja, schon klar. Ja, aber die deutschen Fans waren schon für mich da echt wichtig. Also es war mein Heimatland, ja, das ist was Besonderes. Und deswegen wollte ich auch da wresteln. Wahnsinn. Das ist trotzdem krass. Also wenn du jetzt überlegst, was du da... In Japan habe ich mir mein Innenband angerissen, Kreuzband ein bisschen hinüber gemacht und mein Brustwirbel hinüber gemacht. Alles in einem Match? Nein, das nicht. Aber 6 Wochen habe ich damit gerungen, ja. Aber lag das auch so ein bisschen dran, dass du die eine Verletzung nie auskuriert hast, dass du dann dir den neue zugezogen hast? Nee, das steckst manchmal nicht drin. Also das mit dem Brustwirbel, das war ja nicht meine Schuld. Da hat mir jemand einen German Suplex gegeben, der hat die Brücke nicht richtig gemacht und ich bin halt volle Kanne mit meiner Wirbelsäule auf sein Kind geknallt. Okay. Es gibt schönere Sachen. Ne? Das kann ich mir vorstellen, ja. Also da konnte ich eigentlich gar nichts mehr. Ich bin halt gut mitgegangen und ja, das war es informiert. Also da kannst oder manchmal machst du einen komischen Sprung oder Drehung und ja. Gab es irgendwann mal bei dir eine Situation, wo eine Show unterbrochen oder abgebrochen werden musste? Jetzt nicht wegen dir oder dass du sowas mitbekommen hast. Gab es denn auch mal was mit Ringseil gerissen oder so? Und also in meiner Karriere sind zweimal habe ich das gehabt. Einmal mit Hanfseil und einmal mit Stahlkabelseil. Hanfseil war damals für die TV-Sendung Pfiff. Das war CDF-Sendung. Da ist es gerissen. Und dann ist es mir in Chicago gerissen. In einem Match gegen den Triple H, damals noch Jean-Paul Levesque. Da ist das Seil gerissen. Und ja, hätte ich mich da nicht am den Sicherheitsgriff am Seil festgehalten, dann wäre ich wahrscheinlich in die 7. Reihe anstatt nur in die 3. Reihe geflogen. Also das war schon übel. Ja, auch in die 3. Reihe rausfliegen. Da haben sie mir da Bare rausgetragen, weil erstmal man konnte mich gar nicht mehr bewegen, ja. Ach du Scheiße, echt? Und dann war Pause. Dann haben sie gefragt, hey Alex, wie geht's dir? Und ich habe gesagt, oh, ich würde schon gerne noch auftreten. Ja, ich wollte einfach in den Ring, ja. Und dann war es natürlich voll einfach. Erstens war ich voll over dann. Was selten ist für Chicago, weil Chicago ja eine von den nördlichen Städten ist, wo die Faces normalerweise die Heels sind sozusagen, weil die Leute überhaupt keine Faces mögen. Aber weil ich da halt wieder rausgekommen bin, ja, das hat mich so Face gemacht, also wirklich in den Augen Face. Dann hat er Jean-Paul Levesque nur meinen Rücken bearbeitet die ganze Zeit. Das war total easy dann. Ja. Aber Wrestler ist dann so ein Fall für sich. Also als Wrestler, ich meine, auch wahrscheinlich auch jeder Kampfsportler da draußen kennt es. Du nimmst Schmerzen nicht mehr so wie der normale Mensch war. Ja, du sagst, okay, Schmerz, ja, tut sehr weh, aber das dauert vielleicht 2 Wochen. Du siehst es mehr wie so eine Erkältung. Da weißt du auch, oh, mir geht es jetzt dreckig, aber nach 2 Wochen ist es wahrscheinlich wieder weg. Und das hofft man als Kampfsportler oder auch als Profi-Wrestler immer, dass das halt sich wieder gibt und man macht dann trotzdem weiter. Ja, weil die meisten Sachen geben sich tatsächlich auch. Ja, bloß ganz krasse Verletzungen. Ja, ich habe mal zum Beispiel hier in Deutschland bei einem Match schon mal auch das Kreuzband, Innenband, Meniskus kaputt gemacht. Ja, bin danach noch ein paar Tage in Urlaub gekrumpelt, überall hin und her. Und war das denn das, wo du so viele Treppen laufen musstest und so weiter im Urlaub dann? Ja, genau. Ah ja, ja, okay. Und da habe ich auch gedacht, ja, das wird schon wieder. Ich habe ja schon oft Schmerzen in meinem Leben gehabt. Und ja, man steckt, glaube ich, einfach Schmerzen anders weg. Das ist tatsächlich so. Man macht sich da nicht so einen Kopf. Aber danach haben 2, 3 Monate oder was weiß ich, oder was ein halbes Jahr, weiß nicht, ich gehe nicht so ganz zu Ärzte, haben mir gedacht, oh, geh ich doch mal zum Arzt. Dann hat er halt das gesagt, ja, was alles kaputt war. Und dann hat er gesagt, ja, right, jetzt kann man nichts mehr machen. Also, sie hätten früher kommen müssen. Weil damals konnte man das noch nicht. Jetzt, heutzutage, kannst du auch noch nach ein paar Wochen hingehen, dann können die das noch irgendwie machen. Aber, also ich habe keine Probleme mehr damit. Ich habe keine OP gehabt. Also es knirscht zwar alles da drin, aber Körper kann viel kompensieren, glaube ich. Ja, Muskulatur, Körper, ja, ja. Was passiert dann, wenn so ein Ringseil reißt? Wird ein neues reingezogen und gut ist es? Also, keine Ahnung, also das unterbricht ja eine Show. Also das wird dann ausgetauscht und dann... Ja, klar, aber Sicherheit geht ja vor und das verstehen ja auch die Fans. Ja. Für die wäre es schlimmer, wenn die Show dann komplett gestoppt werden würde. Ja, weil die haben ja Tickets dafür gezahlt, dann würden sie die anderen Wrestler gar nicht sehen. Also da sind die schon bereit. Auch wieder wahr. Ja. Ja, und passiert auch immer, dass irgendwas vielleicht bricht am Ringbrett oder irgendwas. Ja. Also, da sind die Fans da voll gut. Wie ging es dann den Zuschauern, auf dessen Shows du gelandet bist und so weiter? Also, weil das ist ja auch. Das kann ich dir leider nicht sagen, weil ich war echt da im Arsch in dem Moment. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich bewusstlos war, aber ich habe von da an immer so viel mitbekommen. Die haben mich ja tatsächlich in der Bar ausgetragen. Also wenn ich noch laufen hätte können, hätten ja, wärst du gerne, klar. Also die Fans, ob die jetzt da was abbekommen haben oder nicht, weiß ich nicht. Okay, Wahnsinn. Aber das war das eine Mal gegen Triple H letztendlich? Und das andere, ist da auch irgendwas passiert? Nee, da bist du mal bloß so rausgefallen. Also ich weiß nicht, ob ich mir da was getan habe oder irgendwas, aber das ist schon sehr lang her, da war ich 16. Okay. Ja. Aber es ist passiert sehr selten sowas eigentlich. Es ist wirklich selten. Ja, hört mir jetzt auch nicht so oft. In der Szene passiert sowas schon öfters, ne, weil es kommt halt immer auf den Promoter drauf an, wie der die Ringe wartet und alles, ne, und Auge drauf hat, aber zwei große Ligen da, das können die sich gar nicht leisten. Aber nicht bloß wegen die Wrestler jetzt, weil sie so nett sind, sondern weil sie einfach ihr Produkt Schaden nehmen würde, ja. Logisch, ja. Ja, Wahnsinn. Also, ja. Gibt es noch so Unfälle, wo man denkt, an sowas denkt man gar nicht? Also wie jetzt mit Ringseil oder sowas? So. Wie, was jetzt am Wrestler passieren kann? Ja, ja. Was dazu passiert ist? Als Wrestler, und dann werden mir auch meine ganzen Wrestling-Schüler zustimmen, die vielleicht jetzt zuschauen oder auch andere Wrestler zustimmen. Als Wrestler muss man schon ein bisschen verrückt sein und ab und zu auch mal das Hirn ausschalten. Ja, da darf man gar nicht so viel drüber nachdenken. Weil wenn man das Nachdenken anfängt, dann passiert ja meistens erst was. Ne? Weil dann kommen die Hemmungen, man macht vielleicht nicht den vollen Sprung, gibt nicht genug Energie oder hebt nicht richtig und dann passiert was. Ja? Und zu 99% ist das auch gut so. Wo es diese 1% halt, wo man vielleicht auch wieder sein Hirn ausschaltet, ist vielleicht dann manchmal nicht so gut, weil dann passiert was. Also ich habe zum Beispiel in Japan, habe ich auch die Idee gehabt, okay, sehr bekannter amerikanischer Wrestler hat mit ihm ein Match gehabt und er hat zu mir gesagt, okay, ich mache mit dir einen Snap-Suplex. Und dann habe ich gesagt, na, okay, gibst man halt übers oberste Ringseil da draußen. Ja, und ich habe mir gedacht, na, in der Luft schaffe ich bestimmt die Drehung an auf die Beine. Ja, war aber dem halt nicht so und bin voll auf den Rücken geknallt, auf den Beton und das, ja, locker mal so, was ist das, 3 Meter? Ja, da denkst du zerspringst. Ja, und dann geht halt das Match weiter. Und solche Sachen sind, glaube ich, die Sachen, wo man jetzt so nachdenkt. Ne? Es gibt auch lustige Sachen, ja. Also ich habe schon mal einen Wrestler bei Nitro rauslaufen sehen, ja, voll in seinen halt, in seiner, mit Attitude halt und voll energiereich. Und da muss er auf der, entweder an seinem Stiefel was gewesen sein oder auf der Rampe, das ist so Metall, und schon mal auf dem Hosenboden gesessen. Weil, weißt du, wie schlimm das ist? Ich meine, es ist jetzt kein Unfall, aber es ist halt ultra peinlich, ja. Absolut, Na, glaube ich 30 sofort. Millionen Zuschauer, und das ist Kind. Ja, gibt's ja auch das. Ich hatte zum Beispiel mir mal neue Kniebandagen besorgt, weil ich da in dem Moment Knieprobleme hatte, ja. Hab nicht weitergedacht. Wollte im Kampf meinen Rückwärtssalto machen, wo ich immer so auf die Ecke hochspringe und dann über den Gegner drüber ein Salto mache. Ja, bloß waren die halt überhaupt nicht beweglich, weil die gar nicht die Schuhe eingelaufen waren. Also man hat bei Bandagen muss man auch halt ein bisschen einarbeiten anscheinend. Da habe ich nicht dran gedacht, was ist passiert. Die Bewegungsfreiheit von meinen Knien war nicht gegeben. Ich bin hochgesprungen und dann bin ich wie so ein Sack nach hinten gefallen. Zip. Ja, peinlich. Ja, also, passiert. Wie überspielst du das? Du stehst auch immer Zweiter, oder? Das kannst du das Ja. Wrestling-Team machen, oder? Ich Oder konnte mach's nochmal. ich konnt da nicht viel machen, aber Gott sei Dank, mein Gegner, der Heel war, hat sofort die Situation erkannt und hat halt dann das Eintreten auf mich angefangen. Ne? Und war echt dankbar. Unter schallendem Lachen. Wahrscheinlich, ja. You fucked up. Ja, hattest du mal so eine Situation, wo du dir selbst gedacht hast, fuck Alex, jetzt schalt doch dein Hirn aus und mach's einfach? Haha. Ja, doch, tatsächlich. Aber nicht im Wrestling, sondern bei den Promos. Promos, ich habe Promos gehasst. Ich konnte es zwar dann, ja, aber es war einfach nicht mein Ding. Es war einfach nicht mein Ding. Ich ganz, ich war vielleicht zu jung, keine Ahnung. War einfach, ich habe das nicht gemacht. Vielleicht, weil es nicht meine Muttersprache war, weil in Deutsch hatte ich Probleme. Ja. In Englisch habe ich oft das Gefühl, da fehlen mir die Worte oder die Art und Weise, ich nicht was an den Fans heranbringen. Da habe ich halt bloß diese eine Grundlinie gehabt, ja, Generic halt, und ich habe mich da einfach nicht wohl gefühlt. Bei Ring-Sachen, ich habe ganz viele Sachen, die ich im Ring gemacht habe, oft einfach an dem Abend das erste Mal gemacht. Also wie zum Beispiel Plancher oder Crossbody nach außen oder Dinge, die habe Echt? ich nie geübt. Nee, ich habe es einfach gemacht. Okay. Ja, weißt du was? Wir sind jetzt auch schon am Ende der Folge wieder. Gerade wo ich so richtig wieder in Gang komme. Ja, wo du jetzt gerade wieder so richtig Müssen wir das nächste Mal im weitermachen. Gang, müssen wir das nächste Mal weitermachen, aber gib doch den Leuten noch einen Tipp. Wie schaffen sie das, ihren Kopf mal auszuschalten? Also wirklich, Im Alltag. ja, im Alltag einfach mal zu machen. Ey, ganz ehrlich, ich kenne viele Leute, also ich kenne Leute wie mich, die sich über alles mögliche Gedanken machen und alles kaputt denken. Naja, Es gibt mache aber ich auch, ne? genügend Leute auch, eben, du bist genau dasselbe Typ. Es gibt aber auch genügend Leute, die machen einfach. Und dann klappt es auf irgendeine Art und Weise. Wie motivierst du deine Wrestling-Schüler jetzt als Beispiel? Das kannst du ja vielleicht auf dem Alltag, kann man das übertragen. Aber wie motivierst du die Wrestling-Schüler zu sagen, weil nur zu sagen, ja komm, jetzt mach halt, hilft ja meistens nicht. Ja, das Problem ist, hat eher nichts mit Motivation zu tun. Die Leute sind ja motiviert. Das hat eher mit Vertrauen und mit Loslassen zu tun und wie man welche Gedanken als wichtig ansieht oder nicht. Und im Training ist es halt so, die Leute haben eine Vertrauensbasis mit mir, die sehr über die Zeit bildet sich die. Und wenn, die fangen ja nicht mit krasse Sachen an. Oder die planen es ja immer so, dass die sich zwar immer neuen Herausforderungen stellen müssen, aber angemessen an ihren Können irgendwo, ne? Und dadurch bildet sich so eine Vertrauensbasis, zumindest hoffe ich das. Also ich denke das, sonst wird es ja nicht funktionieren. Und dann vertrauen die mir einfach oft genug und machen das genau so, wie ich sage. Also ich habe zum Beispiel in meiner Schule auch ganz viele Leute schon gehabt, die eigentlich Höhenangst haben. Und ich kriege sie dazu, aufs oberste Ringecke zu steigen, ja. Einfach nur durch bestimmte Techniken. Also es hat was mit Vertrauen zu tun. Und auf den Alltag, also zu übertragen, das ist schwer. Ich meine, ich könnte jetzt sagen, hey, kommt alle zu mir ins Wrestling-Training. Genau. Nee, aber ja. im Alltag, da ist, muss ich ehrlich gestehen, da habe ich selbst meine Probleme auch damit, Sachen loszulassen. Und ich glaube, man muss einfach sich mal auf einfach überlegen, ey, was ist das Wichtige im Leben? Ja, auf was kommt es tatsächlich drauf an? Und dankbar für das sein, was man eigentlich hat. Im Vergleich zu anderen, ja. Wo lebt man? Wie lebt man? Hat man eine Familie? Hat man keine Familie? Geht es einem gut? Etc., etc., etc. Was hat man alles in seinem Leben? Und dann werden manche Sorgen vielleicht ein bisschen leichter zu ertragen. Absolut. Und genau damit können wir jetzt auch einfach aufhören. Rücken Gewissens. Genau. Ich wünsche euch oder wir wünschen euch eine gute Nacht. Schlaf gut. Seid entspannt. Habt einen freien Kopf. Und dann kommt zu Yoga Benny und Yoga Alex. Ey, kannst du den Leuten jetzt sagen, sie sollen jetzt schlafen, wenn sie es Mittwoch früh hören oder so? Also, dann natürlich bitte nicht. Dann arbeitet wie verrückt, ja. Genau. Sorgt dafür, dass Kapitalismus, yay. Genau. Habt eine schöne Zeit. Genau. Bis zum nächsten Dienstag. Ciao. Ciao.